Nicht lieb gesagt, über Riots in Frankreich oder unser Krisenstaat. Erzähl, was gerade passiert, immer mit dem Beat am Start, mit Texten über den Besten oder einen richtig miesen Tag. Von rasierten Schädeln bis über den Frieden gab ich Kommentare. Mein guten, mein debilen, aber vielleicht war es dir zu hart, was ich da und hier zu sagen. Doch egal, was war, immer blieben wir am Start. Unserer Wähle bis zum schärfsten Mehl. Über mich selbst oder was ich auf eure Härte gebe. Über den linken oder die verkehrten Wege. Schub ich über die 50 Texte, ist aber nicht der Rede wert, ne? Von Ruby sind bis über die Texte mit Sinn. Schub ich über die Kapitalisten, wie schrecklich die sind. Oder über eine neue Welt, so wie Hippies mit Stürmen. Man reißt Witze über die Firmen oder über die Firma. Über Revolution machen oder nicht mal Kraft zum Aufstehen. Über die Flaschen im Meer. Jetzt kann die Welt aussehen. Manchmal findet man alles scheiße, manchmal alles wie im Traum. Und ich begann das aufzuschreiben und dazu die Beats zu bauen. Doch das ist alles vorbei. Ich löse mich auf, bevor ich dem Geld verfalle und das Böse mich kauft. Die Verlockung ist groß, denn die schockenden Flows machen mich vielleicht reich und ich schocke für Moos. Aber nein, jetzt ist Schluss, ich löse mich auf, bevor ich dem Geld verfall und das Böse mich kauft. Ja, es muss so sein, weil sonst in mir der kleine Spaß die siegt. Was ihr hört, ist mein letzter Abschiedsbrief. Aber nein, jetzt ist Schluss, ich löse mich auf, bevor ich dem Geld verfall und das Böse mich kauft. Ja, es muss so sein, weil sonst in mir der kleine Spaß die siegt. Was ihr hört, ist mein letzter Abschiedsbrief. Ja, mein letzter Abschiedsbrief. Fidel, ich löse mich auf. Was hab ich euch noch zu sagen? Das ist doch eh alles schon gesagt.